bin jetzt so ein bisschen angeschlagen, weil ich habe gestern, ich habe so geschrien nach dem Tor, ja, von dem Jérôme. Deswegen da bitte ich das nachzusehen. Aber war das geil gestern oder war das geil gestern? Ja? Wer war im Stadion? Wer war im Stadion? Ja, doch zwei. Ja, also wirklich, das, ich meine, das, ich weiß nicht, wie ihr gestern noch gefeiert habt, aber ich bin noch ein bisschen steil gegangen. Ich war drüben im Irish Pub, kennt ihr vielleicht, ne? So, da hab's dann richtig krachen lassen, hab mir auch so ein alkoholfreies Bananenweizen bestellt. Und ja, hab auch relativ schnell eine Frau kennengelernt. Ja, so. Und die sagte dann irgendwann mir, ja, eigentlich komme ich aus Braunschweig. Ja gut, da war nach 30 Sekunden das Gespräch dann schon wieder beendet. Und ich sagte, okay. Na, aber sie wollte trotzdem nicht von meinem Geschoss, oder? Und irgendwann habe ich gesagt, sag mal, Mädel, was wiegst du eigentlich? Und sagt, nun sag ich nicht. Ich so, ich komme nur die ersten drei Ziffern. Ja, lange 5 Minuten hier, ich merke das schon. Ja gut, aber 5 Minuten sind bezahlt, hören die liefern. Ja, Braunschweig, ich meine, das ist eine schwere Geschichte. Ich meine, wir kennen das. Braunschweig so. Also ich meine, es ist für uns Wolfsburger, das ist die Stadt, wo alle immer nasse Füße haben. Ja, und wenn du in der Kita, ne, wenn du in der Kita beim Schrottwichteln gewinnst, dann kriegst du ein Kind, was einfach Braunschweig-Fan ist. Oder was gibt Braunschweiger, einfach Braunschweig-Fan in sein Navi ein? Ja, wenn er seine Mutter besuchen möchte, ja, wahrscheinlich Bruchstraße, aber das ist doch was. Ja, ist, ich weiß, aber ist eine schwierige Kiste. Für uns Wolfsburger, Braunschweig und so weiter. Aber sind wir total tolerant. Wir sind total tolerant für Wolfsburger. Wir lassen sogar Franzosen und Holländer bei uns spielen. Ja, das ist, ne? So. Wichtig ist aber, dass die einen ganz, ganz kurzen Vornamen haben. Josch, Bas, Vaut. Ja, damit wir das uns auch merken können. Das Ganze ist ganz gut. Die dürfen echt nicht lang sein. Ne? Aber ansonsten ist das eine tolle Geschichte. Und wir sind auch ganz froh hier in Wolfsburg, wenn da mal aus dem Nachwuchs einer kommt. Ich meine, lieber schafft man noch den Sprung. Also ich drücke dir alle Daumen, das wäre cool. Ja, so, aber ne, so Elvis hat es auch geschafft. Ich meine, Elvis hat das gestern mitgekriegt. Ist, glaube ich, wäre der erste Bundesligaspieler gewesen, der mit zwei Schwalben vom Platz geflogen wäre. Ja, hat er gerade mal die Kurve gekriegt. Ja, das wäre auch so ein Ding gewesen. Ne? Also, aber das ist für uns Wolfsburger, das sind so die Gründe. Ja, also ich habe ja auch ein Buch geschrieben, der eine oder andere wird das vielleicht wissen. 111 Gründe, den VfL Wolfsburg zu lieben. Ja, das, also wer es schon hat, ne, super, ne, der Trend jetzt vor Weihnachten geht übrigens zu zweit Buch. Ja, auch ganz wichtig. Ja, wer es noch nicht hat, auf alle Fälle kaufen. Verdiene ich auch wieder was dran. Ja, lohnt sich solche Auftritte und Satzfragen. Aber es sind so viele Gründe, die ich da gefunden habe, muss ich echt welche weglassen. Da muss ich sogar welche weglassen. So, also zum Beispiel, dass wir Wolfsburger, ja, wir sind verwöhnt. Ja? Also wir sind wirklich anspruchsvoll, hat, glaube ich, ein ehemaliger Spieler von uns mal gesagt. Ja? Wir sind anspruchsvoll. Ja? Also 3 Heimsiege in der Saison sollten es schon sein. 3 Heimsiege. Ja? Immerhin. Ja, da ist die Mannschaft auf einem super Weg. Ja? Das klappt hoffentlich. Ne? Aber wichtig ist, dass diese 3 Heimsiege auch 10 Minuten vor Spielschluss feststehen, damit wir frühzeitig aufstehen können, auf dem Parkplatz und vom Parkplatz runterkommen rechtzeitig. Das ist ganz wichtig für den Boss. Ja. Und das ist auch so eine Geschichte, wo wir sagen hier, wir sind titelhungrig. Wir sind titelhungrig im Wolfsburg. Also 3-mal hintereinander Relegationsmeister, das wäre schon was. Also das, da habe ich richtig abgeben. Ne? So. Aber ne, ich sage, ich habe auf Uhr geguckt, 5 Minuten sind rum. Jawohl, geht auch gleich weiter mit der Show. Deswegen danke für eure Aufmerksamkeit. Und ihr wisst, was ich immer sage, ne? Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.